Das formale Lernen, ist damit gemeint, die Schulbank zu drücken? Ja, genau. Formales Lernen ist das schulische Lernen in öffentlichen Einrichtungen, das immer nach einem strukturierten Lernprogramm mit verpflichtenden Lernzielen erfolgt und zu einer anerkannten Qualifikation oder zu einem Abschlusszeugnis führt. Es ist also der traditionelle Bildungsweg, den wir alle gut kennen und den wir alle auf unserem Schulweg zu einer beruflichen Qualifikation beschritten haben. Zählt dazu auch zum Beispiel der Klavierunterricht in der Musikschule? Musikschulen sind als Teil der öffentlichen Kultur- und Bildungsangebote der Städte und Landkreise von ihren Aufgaben her vergleichbar mit Theatern, Volkshochschulen oder öffentlichen Bibliotheken. Sie sind zwar Bildungseinrichtungen nach öffentlichem Recht, werden aber als eine Form des nonformalen Lernens aufgefasst. Nonformales Lernen findet in Lebenssituationen statt, die intentional, also mit einer bestimmten Absicht oder bestimmten Vorsätzen gewählt werden. Normalerweise aber nicht zu anerkannten Diplomen oder ähnlichen Qualifikationen führen. Damit ist genauso der Unterricht bei einem Privatlehrer wie der autodidaktische Klavierunterricht gemeint. Beide führen nicht zu einem Abschluss als Klavierlehrer oder Pianist, tragen aber wesentlich zur persönlichen Entwicklung bei. Würden durch den Begriff dann aber nicht auch viele andere alltägliche Situationen erfasst, die wir eigentlich gar nicht als Lernen wahrnehmen? Ganz genau. Dadurch zeichnet sich das informelle Lernen ja gerade aus. Es begleitet uns im Alltagsleben auf Schritt und Tritt, wird normalerweise nicht angeleitet und, wie Sie es in Ihrer Frage formuliert haben, von den meisten Menschen auch gar nicht unbedingt als Lernen wahrgenommen, findet also unbewusst statt. Es ist sozusagen eine natürliche Begleiterscheinung des Alltagslebens.